Ich habe exakt dieselbe Lampe in meinem Wohnzimmer, das ist mir überhaupt noch nie aufgefallen. Aber ich exakt. Dreh durch. Das ist eine Slutsche von eBay. Das klingt hamburgerisch. Slutsche? Slutsche? Das ist, glaube ich, italienisch. Das ist eine italienische Designerlampe. Oh, der feine Herr hat italienische Designerlampen. Von eBay. What's love got to do? Fährst du jetzt eigentlich auf die Republika, Dominik? Das muss ich noch pitchen. Du musst noch pitchen. Weißt du, wie scheiße die Hotelsituation inzwischen schon ist? Nein. Ziemlich scheiße. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer raten wir mit wenigen Hinweisen eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und los geht's mit Hinweis Nummer 1. Nach dem Gymnasium machte ich eine Ausbildung an einer Kaufmannsschule. Den Beruf führte ich in A-Tradition natürlich nie aus. Also ich muss erstmal deine infame Lüge aufdecken. Mit den wenigen Hinweisen ist etwas, was schlicht nicht immer wahr ist. Kommt jetzt darauf an, was viel und als wenig beginnt. Alles relativ. Genau. Ich möchte nicht lösen. Kann ich jetzt aus der Kaufmannsnummer ableiten, dass es keine Frau ist? Nee, ne? Das ist eine Kauffrau. Das ist in Zeiten von Gender Equality. Ist das nicht korrekt, oder? Das zu tun. Komm, mach weiter. Hinweis Nummer 2. Während des Zweiten Weltkrieges war ich Nachrichtenfunker und Obergefreiter für die Luftwaffe und überlebte den Krieg in Berlin. In Berlin überlebte er den Krieg? Okay. Keine Ahnung. Okay. Ja, mich braucht er gar nicht fragen. Hinweis Nummer 3. Lokalkolorit. Über viele Jahre hinweg hatte ich einen eigenen Fanclub in Nürnberg. Den ersten Piep-Club Nürnberg. Diese organisierte Umweltaktionen und Freizeitgestaltungen und war stets darauf bedacht, mein positives Erscheinungsbild zu wahren. Okay. Mein Erscheinungsbild, also quasi sein Erbe. Ja, so ein... Wie heißt der? Ich gebe euch auch den Hinweis, den Verein gab es tatsächlich schon vor seinem oder ihrem Ableben. Aber wurde dann gewidmet? Oder war er vorher auch schon diese Person? Ah, okay. Also schon zu Lebzeiten gab es diesen Verein. Ja, der Knicke war früher, ne? Knicke war früher, ja. Wie hat jemand normal nicht antwortet, wenn ich irgendwas sage? Weil diese Arroganz. Genau wissen, dass es eh Quatsch ist. Ja. Vierter Hinweis, ich war Mitglied der Schlaraffia. Das wiederum was ist? Das ist so ein Faschingsverein. Ja, gar nicht so weit weg. Das Wort Schlaraffe soll vom mittelhochdeutschen Wort Schluraffe abgeleitet sein, was so viel heißt wie sorglose Genießer. Da habe ich jetzt tatsächlich die Tage erst einen verstörenden Artikel über einen Bielefelder Männerverein, war es Bielefeld, weiß ich gar nicht mehr, gelesen, die auch, das war auch in dem Schlaraffia-Gedanken folgend, treffen die sich immer und haben ganz absurde Bräuche, so ein bisschen wie die Freimaurer und sie beten aber irgendwie eine ausgestopfte Eule an und rufen immer laut Lulu, Lulu. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlaraffia-Orden. Aber ja, da sind Ahnung. Keine berühmten Menschen dabei. Hinweis Nummer 5. Um die ehemaligen Drehorte meiner bekanntesten Serie zu erhalten, setzte ich mich persönlich für die Erhaltung des Stadtbildes ein. Leider vergebens, heute steht dort eine Bank. Eine Parkbank oder eine Finanzbank? Eine Finanzbank. Das war tatsächlich jetzt genau das, was ich mich auch gefragt habe. Nicht, dass es mir irgendwie weiterhelfen würde. Wer ist neulich ist irgendein Schauspieler gestorben. Wer war das? Der Captain vom Traumschiff. Da ist es nicht, ne? Ja, ein Schiff. Überall dort, wo das Traumschiff gefahren ist, steht jetzt eine Bank. Wie geil es wäre, wenn sie da einfach eine Bank auf dem Meeresgrund aufgestellt hätten. Eine Meeresbank. Ja. So ein SpongeBob-Schwammkopf oder sein Geld. Die Korallenbank. Bonuszitat meiner Entdeckerin. Sagen Sie mal, wo haben Sie denn so lange gesteckt? Wieso musste man den denn entdecken? Tja. Konnte der wohl was? Ja, scheinbar. Hinweis Nummer 6. Zwei meiner Sidekicks tranken gerne Bier, obwohl sie beide das lieber nicht sollten. Einer davon war ein Dackel. Karl Valentin. Nein. Einer meiner Sidekicks. Ich bin gerade bei Hausmeister Dackel. Krause. Der Ditsche mitgespielt hat. Wer ist der denn? Du meinst Olli Figur Dittrich? Schildkröte? Ja. Der Schauspieler? Nee. Aber schöne Idee. Danke, danke. War da ein Dackel bei Ditsche? Nee. War da nicht ein Dackel? Da gab es doch keinen Dackel. Ich habe die Tage erst mit einem Dackel gedreht. Hallo Elfi. Hinweis Nummer 7. Ich watschte den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Max Streibel verbal für seine Asylpolitik ab. Da war wohl vielleicht... Wie war das? Wir erraten es auf jeden Fall. Ein Komiker. Ja, die okay. Frage ist, also für mich ist spannend, wer von euch beiden errät es zuerst? Keiner? Nein. No way. Das dachte ich gerade auch. Okay, ich habe hier wieder ein Zitat. Lebt Ostfried Fischer noch? Und zwar einen kleinen Einspieler. Und wir hören jetzt nämlich mal... Oh, ein Einspieler? Ja. Seine Frau über ihn. Sie waren aber schon sehr stolz auf ihn, gell? Sag ich seine Frau. Ich bin nicht stolz auf einen anderen Menschen, das bin ich nicht. Nein, ich kann nur stolz sein, was ich selber geleistet habe. Ich kann jetzt stolz sein auf ihn, aber ich war sehr froh, dass ich mit ihm leben habe können. So ist es. Da war ich sehr froh, weil das war mein Leben. Wie, wenn der Jung vor mir stirbt, dann spricht das 1:1 nach. wie hieß nochmal Meister Eder? Nee, das ist auch nicht. Gustl Beierhammer. Gustl Beierhammer. Richtig. Danke. Doch, Gustl Beierhammer. Gustl Beierhammer. Wir haben es beide gleich zusammen. Roasten sich. Sehr schön. Das ist schön. Aber ich möchte euch die weiteren Hinweise noch mitgeben. Achtens. Ich erhielt 1945 mein erstes Engagement in Singmaringen. Danach folgten Tübingen, Augsburg, Karlsruhe und Salzburg. 1966 hatte ich mein Debüt vor der Kamera in Das Bohrloch. Da geht's wohl um einen Bauern, der vermeintlich Öl findet, aber dann ist es anscheinend eine Heilquelle. Und das Ganze hat man nicht ausgestrahlt, weil es realen Gegebenheiten vor Ort so nahe kam, dass man gesagt hat, so, das ist politische Parodie, irgendwie, nee, das machen wir lieber nicht. Okay. Hätten Sie mal das Konzept vorher absegnen lassen sollen. Ja, das Bohrloch klingt wie einer der Filme, die Peter Steiner früher gemacht hat. Ja, danke. Jetzt wollte ich mal einmal nicht ordinär sein, dann kommst du. Ich glaube, das Bohrloch oder Bayern ist nicht Texas, heißt der im vollen Titel. Ist auch schön. Hinweis 9. Meine wohl bekannteste Rolle spielte ich wohl auch somit in Brunst und Liebe, weil auch meine Enkelkinder zuschauten. Das ist ein schöner Hinweis. Das passt auch immer noch zu der Ansage von gerade. Ja. Und da habe ich auch folgende Mini-Widmung von ihm, als tatsächlich Pumuckl weitergeführt wurde in den Film, gab es folgenden Einspieler vorneweg. Diesen Film widme ich dir, lieber Meister Eder. Und was da so blinkt, ist eine kleine Träne, die der Pumuckl verdrückt. Oh Gott, ich heul auch. Geil. Das ist sehr goldig. Oh Gott. 1993 verstarb ich bei einem Mittagsschlaf an einem zweiten Herzinfarkt. Zu meinem Tod stellte der Oberbürgermeister Münchens Christian Ude fest, Bayern ist ärmer geworden. Und eben die Auflösung, ich war als Kommissar Weigel im Tatort, da eben mit Dackel, der Bier getrunken hat, und als Meister Eder in Pumuckl vor der Kamera. Petrus in Der Brandner Kasper und das ewig Leben, bayerischer Übervater und Volksschauspieler Gustl Beierhammer. Stimmt, also das hatte ich überhaupt nicht mehr vor Augen. Ja. Den Brandner Kasper habe ich tatsächlich auch nicht vor Augen gehabt, aber was ich viel mehr interessant finde, ist Tatort. Weißt du, wie viele Folgen der gemacht hat? Etliche wohl, weil er irgendwann ein Stück weit, man weiß es jetzt nicht von ihm genau, aber Kollegen haben gesagt, das reizt einen Schauspieler irgendwann nicht mehr den Tatort-Schauspieler, also den Kommissar zu spielen, weil du immer die gleichen Szenen hast. Du fragst Leute, wo waren sie? Du hast vielleicht eine kurze Verfolgungsjagd, du guckst ein bisschen kritisch und schaust eine Leiche an und mehr tust du in dem Tatort nicht. Also ist ja klar, du hast keine Brüche, du hast keine Wandlungen, du spielst eine Serie und eine sehr eindimensionale Figur. Ja, das ist aber schon ein ziemliches First-World-Problem. Also ja, in Anbetracht von der Tatsache, dass es Menschen gibt, die am Band Hühnchen zerlegen. Natürlich, also, natürlich. Und was ist jetzt da so arg anders an seiner Rolle in Pumuckl? So? Also ich meine... Ja, das war damals wohl auch und ich empfehle da sehr, es gibt einen kurzen Film über sein Lebenswerk vom BR produziert. Da hat eben auch seine Frau gesagt, er hat damals gut überlegt, ob er wirklich sofort wieder eine Serie spielen will. Okay. Aber vom Typus her kam der ja aus dem Theater und hatte ja auch einfach Masse gespielt. Wenn du dir den Wikipedia-Artikel anguckst, wie oft er welche Sachen gespielt hat, das ist völliger Irrsinn, wie oft er immer die gleichen Rollen gespielt hat am Theater. Sehr schöne Folge. Vielen Dank, lieber Philipp. Vielen Dank. Und ich bin mir nur über eines sicher, wenn der wüsste, dass wir jetzt einen Podcast hatten, dass wir drei so zusammenkommen, ich glaube, er wird Folgendes sagen. Es muss auch Pläne geben, nicht? Aber es wäre nicht mehr. Macht's gut. Danke und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Super. Sehr schön. Ja, da war jetzt alles dabei. Da war jetzt lustig und traurig und überhaupt. Kurzer Hinweis vom Schnitt. Die Einspiele, die ihr gehört habt, sind allesamt Produktionen des Bayerischen Rundfunks und wir freuen uns sehr, dass wir sie in diesem Podcast ausspielen dürfen. Von daher vielen herzlichen Dank an den Bayerischen Rundfunk von unserer Seite und hört doch mal in die Originalproduktionen hinein, der Film über das Leben und Wirken von Gustl Beyerhammer. Mehr Informationen findet ihr beim Bayerischen Rundfunk. Vielen Dank. Tschüss.